Schwamm drüber. Sizilien. Banditentum, Land und Politik. Das heutige Italien erblickte am 2. und 3. Juni 1946 das Licht der Welt, als ein kriegsgebeuteltes Volk in einem Referendum den Entschluss fasste, eine Monarchie abzuschaffen, die sich mit ihrer Unterwürfigkeit gegenüber der faschistischen Diktatur selbst diskreditiert hatte. Fortan wäre Italien eine Republik. In derselben Abstimmung wählten die Italiener die Mitglieder einer konstitutionellen Versammlung, die für diese Republik eine neue Verfassung entwerfen sollte, basierend auf Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit. Nirgendwo in Italien ging es nach dem Krieg turbulenter zu als auf Sizilien. Und nirgendwo war das organisierte Verbrechen so stark in die Turbulenzen verwickelt. Das augenfälligste und gewalttätigste Verbrechen, an dem die Mafia beteiligt war, war das Banditentum. 1945 durchstreiften Hunderte von Banden das sizilianische Hinterland, viele von ihnen ausreichend mit Waffen bestückt, um Polizei und Carabinieri bei einem Schusswechsel standzuhalten. Raub, Erpressung, Entführung und der Schwarzhandel verschafften diesen Gesetzlosen ein üppiges Einkommen. Traditionellerweise schlossen Mafiosi sich nicht selbst den Banditen an, sondern bedienten sich ihrer im Austausch gegen Gefälligkeiten. Bald nach der Landung der Alliierten gingen Mafiosi daran, ihren bewährten Würgegriff anzusetzen, indem sie sich um den Schutz, die Verpachtung und Verwaltung landwirtschaftlicher Güter im westlichen Sizilien kümmerten. Viele reiche Landeigentümer auf Sizilien lebten in dekadentem Pomp in Palermo, während sie die Verwaltung ihrer riesigen Ländereien brutalen Mittelsmännern der Mafia anheimstellten. Nach dem Krieg ließen sie ihre Güter von Männern verwalten, die zu den berüchtigsten Bossen der 1950er und 1960er Jahre zählen sollten. Giuseppe Genco Russo aus Musumeli und der 20-jährige Killer Luciano Ligio aus dem ländlichen Corleone in der Provinz Palermo. Ihre Funktion auf dem Land zog die Mafia unweigerlich in die Politik. Bei allen politischen Unruhen in der jüngsten Geschichte Siziliens hatten die Bauern gerechtere Verträge verlangt oder gar einen Anteil an den Ländereien, die im Besitz der sizilianischen Aristokraten waren. Die endgültige Antwort auf ihre Forderungen hatten am Ende stets die Flinten der Mafia gegeben. Die Debatte um das Land musste auch nach dem Krieg über kurz oder lang wieder aufflammen, und als es soweit war, verwandelten Großgrundbesitzer und Mafiosi den Terror in ein politisches Werkzeug. Mit Pistolen, Maschinengewehren und Handgranaten zog die Mafia gegen militante Bauern zu Felde und schüchterte deren Anhänger ein, bis sie die Waffen streckten. Die Schreckensliste ermordeter Gewerkschafter und linker Aktivisten begann im Sommer 1944 und war 10 Jahre später noch immer nicht abgeschlossen. Sowohl die reichen Landeigentümer als auch die Mafia befürchteten, dass eine neue demokratische Regierung in Italien gezwungen wäre, an die Kommunisten und somit auch an die linke Bauernbewegung in Sizilien Zugeständnisse zu machen. Aus diesem Grund unterstützten sie bereits von 1943 an eine Bewegung, deren Ziel es war, die Insel vom übrigen Italien zu trennen. Im Mai 1946 gewährte man Sizilien die Autonomie und ein eigenes Länderparlament, allerdings innerhalb Italiens. Mafiosi, die die Separatisten unterstützt hatten, machten sich auf die Suche nach neuen politischen Bündnispartnern.